Im Schatten dieser Stadt werde ich ein Netz des Grauens weben, dem niemand entkommen kann. Thank you. dieser Abgas. Und das an der Vega war so. Da. Was? Im siebten Stock? Nein! Polizei, siebter Stock? Naja, macht nichts. Polizei ist immer gut. Es gibt die Polizei. Die. Na was denn jetzt? Die Polizeiwache? Hä? Wie bitte? Wer sind Sie? Hey, mein Name ist Kitty Harris. Und der da? Ja, das ist der John Smith. Guten Tag. Sagen Sie mal, sind Sie nach was? Halluzinationen von meiner Arbeit weiter. Entschuldigung, was wollen Sie? Mord! Mord! Okay, ich schreibe Mord. Wissen Sie eigentlich, was das bedeutet? Mord? Ja, das ist ein Wort mit vier Buchstaben, von denen der erste ein M ist. Ich glaube, bei Ihnen bin ich falsch. Ja, also, ich würde sagen, dann fragen Sie mal Sergeant Smith, der weiß das bestimmt. Ja, ich weiß das bestimmt nicht. Also, ich weiß ja alles. Ach, Sie wissen alles, wenn ich mal einer, der alles weiß. Ja, ich weiß zum Beispiel, dass ich nicht für den Mord zuständig bin, sondern dass das eine Sache von unserem Superintendent Wall ist. Hallo! Habe ich Sie nicht schon mal irgendwo gesehen? Diese Nase! Nein, das kann doch nicht sein. Wissen Sie? Aber, es geht um Mord. Was? Wie? Wo? Mord? Da müssen Sie zu unserem Kommissar, Protzki. Protzki? Bestimmt ein Pole? Ja! Sind Sie der Herr Kommissar? Hallo? Sind Sie der Herr Kommissar? Wie bitte? Ja, wer denn sonst? Sie! Nein. Oder? Aber Herr Kommissar... Ja, Entschuldigung. Ich bin so mitten in der Arbeit. Es tut mir wirklich leid. Ich kenne das. Wissen Sie, ich bin nämlich Miss Vega Vaso. Ach, ja. Vega Vaso. Ist ja interessant. Vega Vaso. Moment mal. Vega Vaso? Was? Vega Vaso? Ja. Ich bekam meinen Oscar in 1965 für... Na, wissen Sie's? Die Lebenden waren 1968, 1963. Ja, das waren doch die Sterbenden, nicht? Ja, die Sterbenden. Apropos Sterbenden, ein Mord ist geschehen. Bitte schreiben Sie auf, Miss Kitty. Ja, bevor. Ich weiß ja nicht, wie man das schreibt. M-O-R. Wo ist das D? Da. Mord mit T, mal was anderes. Aber Kinderchen, denk doch mal ein bisschen nach. Mord, wissen Sie, wer ermordet wurde? Interessiert Sie das gar nicht? Bitte stellen Sie doch mal die Fragen. Wer wurde ermordet? Mein Regisseur. Heini Platzke. Schreiben Sie schon. Wie schreibt man denn Heini? Das ist ein deutscher Name. H-E-I-N-E. Meine Aspirin. Bin ja so gestresst. Da bin ich eigentlich niemand. Was soll ich jetzt noch schreiben? Wann ist der Mord passiert? Wann ist der Mord passiert? Wann? Ja, eben. E-B-E-N. Da ist das E! Nein, stören Sie doch nicht, Miss Kitty, bei Ihrer Arbeit. Das ist eine Auszubildende. Die können Sie doch nicht einfach so verschrecken. Also okay, eben steht bestimmt schon bei der Geschwindigkeit. Und wer hat ihn umgebracht? Dr. Mabuse! Bitte schreiben Sie Dr. Reißen Sie den Zettel kaputt. Ist nur eine Falschmeldung. Dr. Mabuse war's! Nein, hier wird kein Zettel durchgerissen. Nein, ich weiß nicht, ob es Dr. Mabuse war, aber der Sterbende... Ja, ich schreibe. Der Sterbende... Fieberfantasien, Sterbende, Ja, genau. Also, wo ist der Tatort, wollte ich nochmal fragen. Bei mir vor der Wohnung. Ja, was soll ich denn jetzt schreiben? Was weiß ich? Vielleicht das? Lassen Sie das! Nennen Sie mir doch bitte Ihre Hausnummer! 187. 187? Nee, 178. Ach, was weiß ich? 178. Ja. Ja. Und die Straße wollen wir bestimmt auch noch wissen. Village Street 178. Sehr schön, da wohne ich auch. Das kann ich schnell schreiben. Wow, aber Sie haben den Punkt vergessen. Oh, verdammt. Jetzt ist die Schreibmaschine kaputt. Muss sofort repariert werden. Vielleicht versuchen Sie es mal. Das kommt sehr teuer zu stehen. Auch wenn Sie in meiner Straße wohnen. Und auch wenn Sie Miss Fegamotz. Nicht Fegamotz, Fegamauso. Ah, Fegamauso. Ja. Fegamauso. Ja, und noch eine Frage. Womit wurde er denn ermordet? Das habe ich so schnell gar nicht gesehen. Ich glaube, ein Knüppel. Knüppel auf dem Schädel. Oder auch eine Pistole. Oder ein Dolch. Ja, ich schreibe jetzt Knistole. Was schreiben Sie? Ja, Knüppel und... Knistolch! Knistolch! Dolch, ja? Knistolch! Ah, Knistolch, ja! Ja. Ein völlig neues Mordinstrument. Wunderbar, wunderbar. Ja, soll ich noch was schreiben? Doch. Irgendetwas wird sich noch finden. Schließlich müssen wir noch ein paar Fragen stellen, sonst wären wir keine Polizei. War der Tote mit Ihnen verwandt? Ich hatte mal eine Beziehung mit ihm. Aufschreiben. Wenn das die Presse erfährt. Äußerste Diskretion. Schön, war bei der Polizei. Naja, okay. Das werde ich gleich meiner Frau erzählen, dass die mit ihrem Regisseur... Sind Sie jetzt an diese Weise? Ende. Ich schreibe einen Toten mit dir oder mit dir. Jetzt habe ich ein bisschen Lust zu plaudern. Natürlich war das nicht mein einziges Verhältnis. Ich hatte auch noch... Aber das interessiert uns hier nicht. Nein, haben Sie noch Fragen? Ich glaube, Sie dürfen gehen. Sind Sie auch der Meinung, dass Sie der Mörder nicht verfolgt? Schließlich sind Sie ja Augenzeuge. Noch glaube ich nicht. Soll ich schreiben Augenzeuge? Oh, nein. Oh, Entschuldigung. Okay, wir haben keine weiteren Fragen. Ich mache mal die Tür auf. Wiedersehen. Ich sagte, ich mach die Tür auf. Ah, ehrlicher Satz. Jetzt kriegt die Tür nicht auf. Was ist mit der Tür? Soll ich Ihnen einmal helfen? Ja, genau. Ich brech die Tür auf. Ich brech die Tür auf. Es geht nicht. Es Tür. Geht nicht. Es geht nicht. Aber lassen Sie doch den Quatsch. Aber wenn er die Tür nicht aufkriegt, dann vielleicht nicht. Ich bin ja viel stärker. Oh mein Kreuz. Oh, haben Sie sich wehgetan? Soll ich Sie verarzten? Ich habe einen Arztkoffer da. Hier, ich habe einen Monster. Da und hier. Meine ich Massage. So, Sie sehen richtig aus wie Pharao. Lassen Sie mich mal an die Tür. Schließlich bin ich auch da. Ja. Hallo! Oh, naja, wie geht's auch? Ja, so ist das. Ja. Nun, dann spring ich eben aus dem Fenster. Na, wir sind hier im fünften Stock. Ja? Wir sind im siebten, Entschuldigung, dass ich es verbessern muss. Ich will doch nicht bei diesen Idioten bleiben. Ach, ist das langweilig, nichts zu tippen! Ist viel zu klein für mich. Aber, naja, wir haben leider keinen besseren. Sie müssen sich mit dem begnügen. Darf ich mal telefonieren? Ja, natürlich dürfen Sie das kostenlos machen. Aber ich glaube, das wird nicht viel nutzen. Das Kabel da ist durchgeschnitten. Schauen Sie mal. Oh, ist ja interessant. Dann schreibe ich einen Brief. Was? Das Kabel ist durchgeschnitten. Also wirklich so eine Unverschämtheit. Das Kabel. Wissen Sie zufällig, ob was jetzt Miss Harris... Oh, jetzt sind wir vollkommen von der Umwelt abgeschnitten. Nein, ich habe keine Ahnung. Vielleicht war das ja ein Steinnader. Kann ja sein. Ich hatte einen Film mal, da hatte die Gräfin auch das Telefonkabel abgeschnitten und die Türen verriegelt, weil sie ihren Mann in der Nacht umbringen wollte. Aha. Schreckliche Voraussicht. Das diktieren Sie bitte nochmal. Denkt ihr ja nicht dran. Oh. Und mit sowas muss ich den Schlafplatz teilen. Ich schlafe jetzt. Gute Nacht. Erzählt mir denn niemand eine gute Nachtgeschichte? Ich nehme ein Beispiel an Miss Kitty. Machen Sie das mal bitte, Sir Dunn. Ich muss jetzt aber schlafen. Mit Freuden. Es war einmal vor langer, langer Zeit. Na, nicht sowas. Natürlich was Spannendes. Als Polizist haben Sie noch so viel Spannendes zu tun. Ah ja, ich hatte mal so einen richtig schönen Mörder. Und der hatte nichts übrig für, wie soll ich sagen. Himbeersaft vergossen. Waren Sie das, Herr John Smith? Ich trinke keinen Himbeersaft, ich trinke nur Erdbeersaft. Na, dann war das wohl Wall. Wall, wachen Sie auf. Wie ist der Superintendent? Superintendent Wall. Wall, wachen Sie auf. Wall. Soll ich einen Kaffee kochen? Pfui, was für ein Schweinchen. Er hat das rote Zeugs auch auf seinem Nachthemdchen. Unangenehmer Verdacht. Er ist tot. Ach was? Er hat nur keine Bettmanieren. Das ist alles. Ach so. Und warum bewegt er sich nicht mehr? Und warum gucken seine Augen so starr? Und warum schlägt der Puls nicht mehr? Wird gleich schlagen, wenn ich ihm was sagen werde. Hallo. Ja, ich komme mit dem Tee. Ich habe keinen Kaffee gekocht. Ein Toter. Quatsch, der ist nicht tot. Ja, kommen Sie doch hin! Gucken Sie doch hin! Aber die Augen stehen ja offen! Einwandfrei, dieser Mann ist tot. Ich muss leider jemanden von Ihnen hier verdächtigen. Vielleicht ist mein Intelligenzkonzert nicht allzu hoch. Aber das würde ich nicht übers Herz bringen. Mir kommen die Tränen. Er war ein so guter Kamerad. Spielen Sie nicht. Sie müssen es gewesen sein. Ja, und vielleicht waren Sie es ja. Nein, ich war es nicht. Aber vielleicht war es ja Frau Vega. War so. Wo ich schon einen blutigen Mord miterlebt habe. Sie unverschämt, dass ich... Sie durfte ich gar nicht in meine Filme reinlassen. Puh! Beleidigt. Oh, seien Sie mal nicht so. Aber nein. Soll ich Ihnen Kaffee kochen? Der andere ist ja kaputt gegangen. Vielleicht räumen wir ihn den da erstmal weg, ja? Ja, das ist eine sehr gute Idee, aber wir können ja nicht rauspacken. Wir können ja auch nicht schmeißen wir ihn aus dem Fenster. Na, also ich meine so. Da ist Ihr Charakter, Ihr richtiger. Sie müssen es gewesen sein, so einen Charakter haben. Ich war es nicht. Ja, ich koche jetzt den Kaffee. Ich gehe mal auf die Toilette. Ja. Überlegen Sie mal mit, was machen wir jetzt mit dem Toten? Was machen wir jetzt mit dem Mörder? Den hängen wir auf. Stimmt. Soll ich für Sie schon mal einen Strick bereithalten? Oder vielleicht für Mrs. Varso? Oder vielleicht für Miss Kitty? Sie meinen wohl Miss Harris. Wer meinen Sie denn ist der Hauptverdächtige? Für mich ist der Hauptverdächtige Vesa Varso. Vega Varso. Ist doch wurscht, wie die Olde heißt. Ich würde auch denken, denn es kann ja auch sein, dass sie den ersten Mord gesponnen hat. Aber ja. Was wollte sie? von Superintendent Wall? Das ist eine schwere Frage. Sie als Kommissar müssten darauf doch eine Antwort wissen. Oder wissen Sie eine bessere Möglichkeit? Ich glaube, keiner von uns hätte ein Motiv. Außer Sie wollten gerne Superintendent werden anstatt des Sergeant. Das werde ich nicht. Jetzt wird erstmal Miss Kitty Harris Superintendent. Oh je. Also war sie's. Sie hätte ein Motiv, als Einzige. Ich werde es mal fragen. Ist der Kaffee fertig? Ja! Kommen Sie doch mal her. Ja, hier ist er ja schon. Danke. Sie sind die Mörderin! Ah! Oh Mann. Jetzt haben Sie mich aber erschreckt. Sie haben aber ein ganz, ganz schlechtes Gewissen. Ich? Nein, wieso? Meinen Sie etwa, dass ich? Oh, ich verlasse fort auf dieser Stelle und dieses und... Da müssen Sie schon aus dem Fenster springen. Sie müssen es gewesen sein. Ich erkenne es an Ihrem Blick. So ein Blick kann nur ein Mörder haben. Ja, und Sie schielen. Schönes Wetter heute, nicht? Ich war eben gerade auf der Toilette, Miss Kitty. Soll ich Ihnen irgendwas helfen? Zum Beispiel Kaffee machen? Ach, Sie Ferkel. Da fliegt ihr schon wieder auf dem Fußboden. Wie in diesem Film. Warten Sie mal. Wie ist das? Sagen Sie mal, ja, sagen Sie mal. Wie, was wollen Sie sagen? Hallo. Haben Sie ein schlechtes Gewissen? Ich habe grundsätzlich ein schlechtes Gewissen, wenn ich so viel rede. Oh, ja? Hätten Sie zufällig ein grundsätzliches Superintendent-Wall zu... Ja, ich hätte einen gehabt, einen ganz großen. Ja, warum soll ich ihn denn eigentlich nicht sagen? Oh, was soll ich denn da? Oh! Na? No. Na? Er hat doch die ganzen Schriften geleitet, nicht wahr? Ja, allerdings. Und wenn das nun in die Presse gekommen wäre, dass ich mit meinem Regisseur ein Verhältnis gehabt habe, dann... Halt, das können wir nachvollziehen. Das ist doch klar gewesen. Tatsache, der gestrig geschriebene Zettel ist weg. Ich weiß nicht. Es kann gut sein, dass sie es waren. Es kann aber auch gut sein, dass sie es waren. Es kann aber auch gut sein, dass es Kitty war. Über ihr Motiv wurde ja noch gar nicht gesprochen. Ich habe keins. Ich kann nicht befördert werden. Ich habe nichts gegen ihn gehabt. Und außerdem... Oh doch, sie hat was gegen ihn gehabt. Er saß ihn immer in der Sonne. Das hat sie so aufgeregt. Ja, aber das ist ja nur eine Kleinigkeit. Sie hätten ihn umbringen können. Und dann hatten sie noch was gegen ihn gehabt. Miss Harris... hat ihm immer zuerst den Kaffee gebracht. Sie wollten den Kaffee zuerst haben. Warten Sie mal, Sie vergessen da einen Punkt. Schließlich hat er den Arsch einmal nie ausgeleert, wenn Sie es gesagt haben, aber immer wenn ich es gesagt habe, das hat Sie auch aufgeregt. Das hat mich gewurmt. Da ist ja schon wieder ein Grund. Ich muss schon sagen, ziemlich verzwicktes Lagus. Aber nach Adam Giese würde ich jetzt kombinieren. Und, klar... Tut es lieber nicht! Wenn der Mörder unter uns ist, dann wird er sie aus dem Weg rollen wollen. Aha. Was ist denn das so genau, Miss Vaso? Ja, ich habe kombiniert. Miss Vaso. Kinderchen, in den Vereinigten Staaten leben 250 Millionen Menschen. 250 Millionen Menschen haben Kulturhunger. Sie wollen meine Filme sehen. Und ich drehe gerade einen über Marie Antoinette. Und wenn ich jetzt sterbe, dann... oder ins Gefängnis komme, dann... Ein Skandal wäre das für Sie. Das wäre einfach zu schrecklich. Sehen Sie, allein wegen dieser Gefahr hätte ich den Mord niemals begangen. Ich glaube, ich koche einen Kaffee. Tun Sie das. Ja. Ich gehe mal kurz auf Toilette. Glauben Sie mir, ich war es nicht. Ich glaube Ihnen. Ich glaube Ihnen. Wer meinen Sie denn, dass das war? Es war bestimmt der Kommissar. Sie meinen den Protzki? Oder Miss Kitty. Was haben Sie gesagt? Ich verstehe nicht so gut. Miss Kitty! Ja, ich hab die Kamera sofort fertig. Hier ist er schon. Aber stolpern Sie nicht, da liegt eine Leiche. Eine Leiche. Nein. Wieso halte ich die Kamera ganz fest? Ich kann die nach links und nach rechts schleudern. Pfui. Oh, Entschuldigung, ich habe nicht gewusst, dass Sie rechts von mir standen. Hey, Kitty, finden Sie nicht auch, dass der Kommissar Protzki das gewesen ist? Ja, das kann man nicht finden. Sowas muss man wissen. Wissen Sie es? Ich habe es im Gefühl, dass es er nicht war. Und mein Gefühl täuscht mich nie. Ich glaube nicht, dass er es war, denn ich habe noch so einen anderen im Verdacht. Warum hat er eigentlich keinen Selbstmord gemacht? Ja, warum eigentlich nicht? Weil das Messer falsch steckte. Das war bestimmt Selbstmord. Ich will hier raus. Ich dreh durch. Aber, Sie werden bestimmt nicht die Nächste sein. Dabei bin ich doch so attraktiv. Ja, das steht jetzt nicht zur Debatte. Ich würde sagen, dass ich die Nächste bin. Da muss ich mir sofort einen Kaffee drüber kochen. Auf Wiedersehen. Bis gleich. Bis gleich. Dicke Luft hier, Leute. Ich mach mal das Fenster auf. Oh, wenn man da so runterschaut. Oh, da habe ich ihn jetzt aus dem Fenster gestoßen? Er hängt an der Fahnenstange. Wir müssen ihm helfen. Ja, schnell. Jetzt mach die Tür wieder zu. Nein, nicht das Fenster, mach die Tür. Hilfe. Ja, ich würde sagen, wir helfen. Da haben sie ein Seil irgendwie verraten. Dass die sich entschlossen haben. Bin schon wieder. Und sonst die ganze Augen. Schließen das Fenster. Genau. So, jetzt könnte ich einen Kaffee hier brauchen. Kaffeesupport da, super Service, alles klar. Ich bin aus dem Fenster gefallen. Ach, wie schön, ach, ja, alles super, alles klar. Ja, passiert ja nichts. Nein, nein, ich habe mir die Kaffeekanne um die Hand gebunden. Oh, Sie sind eine perverse Person, sind Sie. Oh! Tatsache, Sie haben es mal wieder geschafft. Sie haben die Kaffeekanne auf den Fußboden geworfen, indem Sie sie mir an die meine werteste Backe gehauen haben. Endlich mal nützlicher Kaffee. Ich koche sofort einen neuen! Wann kriege ich heute endlich meine Tasse Kaffee, hä? Bin schon unterwegs! Das war ein Mordversuch, Kommissar Wrotzki. Ja, aber, was soll ich jetzt lassen, hinter der Tür stehen? Das war ein Mordversuch. Sie wussten ganz genau, dass hier drinnen dicke Luft war. Deshalb musste ich doch ans Fenster gehen, musste ich doch lüften. Ihr Plan war perfekt, aber ich habe ihn durchschaut. Sie warten ab, bis sie mich am Fenster hörten und dann machten sie die Tür auf und plapp und fast wäre ich draußen gewesen. Aber dank meiner Sportlichkeit, meiner Intelligenz bin ich wieder rausgelaufen. Kaffee hier, Kaffee da, immer schön, alles klar. Hier habe ich die Kaffeekanne. Ja, was ist das für ein schöner Service? Service hier, Service. Ist da immer alles ganz und klar. Aber das ist mir viel zu heiß. Darf ich mal? Nein! Schlecken Sie mich so rum mit dem Kaffee! Oh, ist ja gar nichts mehr drin. Aber immerhin, ich hab die Schaf-Kaffee-Tatanne verlassen. Schuss und einer draußen. Ja, und? Ja, das sagt eine Menge. Sie haben eben gesagt, Sie haben noch keinen Schuss damit abgegeben. Ja, doch. Wann? Das will ich nicht sagen. Ha! Auf Superintendent Wall! Nee, der ist ja gar nicht erschossen worden. Der ist doch erdolcht worden. Das stimmt. Das stimmt. Miss Kitty? Ja! Haben Sie zufällig ein Küchenmesser für mich? Ja, sofort! Huch, da ist mir fast die Kaffeekanne runtergefallen. Hier haben Sie Ihr Küchenmesser. Tun Sie es nicht! Tun Sie es nicht! Tun Sie es bitte nicht! Wollte ja nur sehen, ob die Spitze ein bisschen Blut besitzt. Fertig? Was? Schon? Quatsch, der ist doch noch viel zu kalt. Ach, so ein kaltes Zeug trinke ich nicht. Gut, dann koche ich den nochmal auf. Sergeant Smith, Sie haben einen so beruhigenden Einfluss auf mich. Oh, das hört man immer gerne. Ich werde jetzt mal zu Kitty gehen und meinen beruhigenden Einfluss auf Sie auswirken. Hallo, Kitty! Ah! Oh nein. Hätten Sie mich nicht so erschreckt. Ich habe gedacht, hinter mir steht jetzt Dr. Mabuse oder so eine Schreckensgestalt. So eine erfinderische, ja. Aber auch Betty. Ja, also... Betty! Betty? Kitty! Oh, verdammt, meine erste Jugendfreundin hieß Betty. Also wirklich, lassen Sie bitte das aus dem Spiel. Wer meinen Sie denn jetzt, der Mörder zu sein? Herr Kommissar! Ich würde sagen, Miss Kitty Harris, würde ich sagen. Und wie wär's mit Dr. Mabuse? Der ist doch gar nicht anwesend. Dr. Mabuse! Der ist doch gar nicht anwesend. Dr. Mabuse! Es tut mir leid, den Namen kenne ich nicht. Den kennt doch jedes Kind! Aha, aber ich bin kein Kind, also kenne ich ihn nicht. Und wenn das Ganze nun doch Dr. Mabuse, Kommissar Protzki, zu dem würde das passen. Ja, finden Sie? Ich mag ihn nicht. Oh, ich meine, eigentlich war er doch immer ganz nett. Er hat meinen Kaffee getrunken, ohne zu meckern. Ja, also ich würde sagen, dass... Der Kaffee ist fertig. Ja, nein, das würde ich eigentlich nicht sagen. Ich würde sagen, dass Sie vielleicht mal Miss Basso aus... Hallo, Miss Vaso. Habt den Mörder, habt den Mörder. Ganz ruhig, kommen Sie her. Ganz ruhig. Ja. Der Kommissar hat eben so seltsam darauf reagiert, als ich den Namen Dr. Mabuse sagte. Aha, dann ist er bestimmt der Mörder. Ich gehe gleich hinüber. Und am besten, ich mache es sofort, sonst passiert noch was. Was haben Sie da gemacht? Ich habe mich verschluckt. Ach, Sie meinen den kleinen Blutfleck da am Boden. Ja, das wird wohl mal Sir John Smith gewesen sein. Oh, war da nicht witzig, der Witz. Kitty! Kitty, kommen Sie schnell! Kitty, habe ich leider erstmal einen Knebel im Mund stecken müssen. Sonst hätte sie höchstwahrscheinlich die Kaffeekanne fallen lassen oder mir einen Kopf werfen können oder schreien. Das kann ich jetzt nicht gebrauchen. Was haben Sie jetzt mit mir vor? Tja, wenn es Ihnen gefällt, Miss Vega Mabuse zu sein, das glaube ich nicht. Doch, besser als was anderes. Mir wird's nicht gefallen. Ach, oh, das tut mir das ist ausschlaggebend. Sie wissen sicherlich, dass ich ein bisschen verrückt bin, ne? Darf ich einen letzten Wunsch äußern? Ich habe gar nicht vor, Sie zu töten. Ah, trotzdem habe ich einen Wunsch, Mensch. Aha. Für einen Kaffee haben. Dabei ist natürlich Kitty im Knebel. Das ist diese Weiber. Kitty. Ja? Wir müssen überwältigen. Das schaffen wir nicht. Nehmen Sie einen Kaffee und hauen Sie mir auf den Dötz. John Smith, das hätte ich nicht von ihm gedacht. Das war ach, Kommissar Pronsky! Ganz klar, ganz klar. Was hat er mit uns vorrat? Jetzt hat er uns auf jeden Fall eingeschlossen. Wollen Sie uns hier verhungern lassen? Wollen Sie das? Verhungern vielleicht nicht. Was wollen Sie dann? Ein paar Experimente mit Ihnen machen. Hä? Sie können mich innerlich vollkommen auflösen. Nicht äußerlich. Ich muss noch meinen Film zu Ende machen. Das weiß ich nicht, ob Sie das noch je machen können. Haben Sie das gehört? Ja, ich bin ja nicht taub. Was machen wir denn jetzt? Ich habe eine Lösung. Ich bin gar nicht so dumm, wie Sie dachten. Ja, ja. Sie haben doch den Mantel mitgenommen. Ja. Und den hatte doch Kommissar Protzki untersucht und dann in die Küche geschmissen. Richtig. Also müsste noch die Pistole im Mantel hier in der Küche sein. Ja. Da ist der Mantel. Wie hält man das Ding? Das ist doch wurscht. Sie schießen auf gar keinen Fall. Beruhigt mich aber. Protzki! Was? Hör mal! Wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft! Leider konnte ich meinen Kopf noch früh noch wegziehen. Fein, dann kann ich noch was machen. Was sollte das sein? Ich wollte die Tür aufbrechen. Jetzt hat es aber geklappt. Kitty! Jetzt sind wir alle tot. Alle! Auch wir. Wir werden hier verhungern. Ihr braucht schon in einer Großstadt wie dieser die Polizei. Man wird uns nicht vermissen. Kitty. Ja? Gute Nacht.